Bett. Weiß legt sich reif auf die Betten. Da wünscht ich wohl ein Salz, das Kälte frisst, um unsere Nähe zu retten. Wenn doch nur jemand mir sagte, ich hab dich geliebt. Wenn doch nur jemand mir sagte, ich hab dich geliebt.